killen Frauen im Wollen. Ja, das soll es sein, das finde ich sehr fein. Ja, das soll es sein, für anders als zu sein. Ja, das soll es sein, das finde ich sehr fein. Ja, das soll es sein, für anders, anders als zu sein. Ich will euch jetzt mal eines sagen. Ich scheiß auf eure dummen Klagen. Ja, das soll es sein. Das finde ich sehr fein. Ja, das soll es sein. Für anders als ihr sein. Ja, das soll es sein. Das finde ich sehr fein. Ja, das soll es sein. Für anders. Anders als ihr sein. Besonders sein mit ich mir schon immer. Jetzt hab ich's geschafft, bin der Gewinner. Leute, hört mir endlich zu. Für anders sein und meine Ruhe. Ja, das soll es sein. Das finde ich sehr fein. Ja, das soll es sein. Für anders als ihr sein. Ja, das soll es sein. Das finde ich sehr fein. Ja, das soll es sein. Für anders. Offen sein den ganzen Tag. Auf Partys mag ich gern so. Und mich hören viele Frauen freuen. Ja, das soll es sein. Das finde ich sehr fein. Ja, das soll es sein. Für anders.